Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. In unserem Spezial geht es in diesem Monat um die Wahl. Denn am 24. September wählen die Deutschen den Bundestag. Wir stellen Ihnen dazu Redemittel vor, mit denen Sie sich über dieses politische Ereignis unterhalten können. Außerdem begleiten wir Brandschützer auf ihrem Flug durch Bayern. Sie suchen in heißen Sommern nach Feuern in den Wäldern. Wir haben auch wieder viele Hörtexte und Übungen zu interessanten Themen. Wie können Sie sich im privaten Bereich vorstellen? Lernen Sie außerdem idiomatische Ausdrücke mit Bauch? Und hören Sie, wie man Dinge oder Personen in der Alltagssprache negativ kommentieren kann. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio.